Ja, wenn das so voll ist, sollte ich wohl besser auch mit Mikro sprechen. Ich dachte, das wäre wohl nicht nötig. Ja, ich bedanke mich sehr herzlich für die Einladung, gerade weil ich die Themenstellung schon ziemlich gut fand und mich über die Anfrage gefreut habe. Andererseits dann aber auch festgestellt habe bei der Vorbereitung, dass das auch ein ganz schöner Brocken ist. Tatsächlich das Verhältnis von Kultur, Industrie und Sexualität mal eben in einen Vortrag zu bringen und mal schauen, wie mir das gelungen ist. Ich denke, als Einstieg macht es tatsächlich Sinn, diesen Begriff der Kulturindustrie zunächst einmal kurz nochmal zu umreißen, nicht in Gänze darzustellen, aber doch zumindest die ärgsten Missverständnisse auszuräumen, was damit gemeint ist, wenn eben im Anschluss an Horkheimer und Adorno, an die Dialektik der Aufklärung von Kulturindustrie die Rede ist. Der Begriff Kulturindustrie ist ja selber schon eigentlich ein ziemlich doppeldeutiger oder ein widersprüchlicher, weil die Begriffe, die da verkoppelt werden, eben zwei verschiedenen Sphären angehören. Die Industrie, ja ganz eindeutig der Sphäre der Lebensnot, das heißt der Bewältigung des Stoffwechsels mit der Natur, während Kultur, trotz ihres etwas trüben Ursprungs im Ackerbau, ja genau das bezeichnet, was über diese Lebensnot hinausgeht, das heißt, was gerade nicht in dem Sinne notwendig ist, als dass sich daran das Fragen des Überlebens entscheiden würden, sondern im Gegenteil ein Überschuss über das bloße Überleben darstellt. Diese Verkoppelung der beiden Begriffe bezeichnet aber gerade dieser beiden Sphären, die scheinbar doch auseinanderfallen, von Reich der Freiheit, Reich der Notwendigkeit, bezeichnet aber gerade den Witz dieses Begriffes, der eben gerade keine, sagen wir mal, positivistische Genrebezeichnung oder sowas wäre, sondern im Gegenteil ein polemischer Begriff, das heißt einer, der dem Phänomen, was es beschreiben will, immer zugleich auch den Kampf ansagt. Um das vielleicht noch mal ein bisschen zu verdeutlichen, es gibt von Dietmar Dart in seinem, wie ich finde, sehr lesenswerten Buch, Die salzweißen Augen, eine kurze Passage, wo er schreibt, wenn er von Kulturindustrie redet, dann sei das rein deskriptiv gemeint und wenn wertend, dann höchstens positiv, in dem Sinne, wie Industrie ja nicht immer ein Fortschritt sei gegenüber der Manufaktur und Handarbeit. Das klingt als, sagen wir mal, als Einwand gegen eine bestimmte Form von Kulturkonservatismus, der ja der kritischen Theorie auch immer gerne unterstellt wird, also einem früher war alles besser Gestus und damals, als noch die Menschen alle Hausmusik machten. So, ist das ein sehr schöner polemischer Einwand, aber als tatsächliche theoretische Feststellung taugt das meines Erachtens relativ wenig. Und zwar allein aus dem einfachen Grund, weil die Behauptung, dass Industrie immer ein Fortschritt sei, ja schon relativ schwer auszuweisen ist. Die industrielle Menschenvernichtung war es offensichtlich nicht. Und der historische Fortschritt, der an Industrialisierung gebunden war, lässt sich gerade eben nicht, wie Dart suggeriert, an einem einzelnen Produkt festmachen, siehe eben auch Giftgas oder Atombombe, aber auch eben die Hervorbringung der Lebensmittelindustrie, sondern immer eben nur gesamtgesellschaftlich, nämlich im Sinne eines Zugewinns an Freiheit, nämlich also der Verwohlfeilung der Reproduktionskosten, der Entlastung von eben der frohen, irgendwie tatsächlich in Heim- und Handarbeit alles Mögliche herstellen zu müssen und stets eingedenk eben auch der Kosten, die Industrialisierung dann eben mit sich bringt, geisttötende Arbeit am Fließband und. Was sich fürs Nützliche in dem Sinne rechtfertigen lässt, also Tischen oder Marmeladen oder so, scheitert eben an Objekten, die in sich selbst schon ihre Rechtfertigung tragen. Also in dem Sinne, dass sie ein purer Luxus sind, Überschuss gerade, wie eingangs gesagt, über die Lebensnot, insbesondere an Kunstwerken, die ja gerade die Erfahrung von Individualität verkörpern, den Standardisierung, also nicht bloß wie zum Beispiel der Marmelade oder dem Tisch zum Nachteil anschlägt, sondern wirklich kategorial zuwider ist. Besser eben, man hat kein Buch als 10 nach pseudoindustriellen Verfahren hergestellte Consalex. Das Ergebnis eben von Darts Argumentation wäre, würde er sie ganz ernst nehmen, was er zum Glück ja nicht tut, tatsächlich eine Reduktion von Kunstwerk auf etwas Nützliches, gleich dem Tisch oder der Marmelade. Also die Bestätigung der Spießbürgerweisheit, dass der Mensch nicht vom Brot allein lebt, sondern auch mal, um zu funktionieren, die Seele baumeln lassen muss. Es ist übrigens, gäbe noch den zweiten Einwand, den man noch weiter ausführen könnte, dass Kulturindustrie selten im wirklichen Sinne industrielle Produktion ist, sondern weiterhin häufig gerade nach der Art des kleinen Manufakturbetriebs funktioniert, mit einem Originalgenie meinetwegen noch, der an den Knöpfen dahinter dreht oder die Drehbücher schreibt. Und es ist eigentlich auch die Frage, auch das ist einer der Widersprüche von Kulturindustrie, sich an Technik sozusagen einerseits mimetisch anzupassen, sozusagen immer die neuesten Potenziale vorzuführen und andererseits die tatsächlichen Möglichkeiten, die Technik bietet, wieder einzukassieren. Kulturindustrie macht eben eigentlich genau das, wie ich schon beschrieben habe. Das heißt, Kulturindustrie, womit nicht einfach Film, Funk und Fernsehen gemeint ist, sondern jenes System einer ganzen Vergesellschaftung, einer ganzen fürsorglichen Betreuung und Belagerung, die die Subjekte in dieser Gesellschaft von Kindesbeinen an erfahren. Kulturindustrie ist eben tatsächlich die Verlötung von diesem Überschüssigen mit dem Nützlichen, die Indienstnahme von Freiheit für die Notwendigkeit oder des Spaßes für den Zwang, wie es bei Adorno und Horkheimer so schön heißt. Fun ist ein Stahlbad. Und deswegen ist es auch das zweite beliebte Missverständnis einigermaßen gegenstandslos, was der kritischen Theorie immer gerne vorgeworfen wird, ist gerade, sie gönne den Massen ja ihr Vergnügen nicht, sie wolle eigentlich die Leute zwingen, den ganzen Tag irgendwie nur Schönberg zu hören und Beckett zu lesen oder Kafka und am besten auch Schönberg gar nicht mehr zu hören, sondern nur zu lesen, die Partituren. Das heißt, dieses, aber die Leute brauchen doch auch ihre Ablenkung, ihr Amüsement, wird dann gesagt, und zwar sowohl von links, liberal bis rechts hin. Aber wie der Satz Fun ist ein Stahlbad eben schon sagt, ist eigentlich das Gegenteil wahr. Stahlbad klingt ja nicht gerade nach Amüsement, und es gibt in dem Abschnitt über die Kulturindustrie in der Dialektik der Aufklärung, ganz im Gegenteil, eine sehr lange Passage, die eine einzige Apologie des Amüsements ist, wo es heißt, Amüsement, ganz entfesselt, wäre nicht bloß der Gegensatz zur Kunst, sondern auch das Extrem, das sie berührt. Die Mark Twain'sche Absurdität, mit der die amerikanische Kulturindustrie zuweilen liebäugelt, könnte ein Korrektiv der Kunst bedeuten. Je ernster diese es mit dem Widerspruch zum Dasein meint, umso mehr ähnelt sie dem Ernst des Daseins ihrem Gegensatz. Je mehr Arbeit sie daran wendet, aus dem eigenen Formgesetz sich rein zu entfalten, umso mehr verlangt sie vom Verständnis wiederum Arbeit, während sie deren Last gerade negieren wollte. In manchen Revue-Filmen, vor allem aber in der Groteske und den Funnies, blitzt für Augenblicke die Möglichkeit dieser Negation selber auf. Und dann zu ihrer Verwirklichung darf es freilich nicht kommen. Das reine Amüsement in seiner Konsequenz, das entspannte sich überlassen an bunte Assoziation und glücklichen Unsinn, wird vom gängigen Amüsement beschnitten. Er wird durch das Surrogat eines zusammenhängenden Sinns gestört, den Kulturindustrie ihren Produktionen beizugeben sich versteift und zugleich augenzwinkernd als bloßen Vorwand fürs Erscheinen der Stars misshandelt. Das heißt, der Vorwurf an Kulturindustrie ist eben nicht, dass sie ja bloß Vergnügen sei, sondern ganz im Gegenteil, dass sie das bloße Vergnügen, das sinnfreie Amüsement durch Sinn oder durch, wie es dann später so schön heißt, gehobene Unterhaltung verrät. Wie also Kulturindustrie die Potenziale der Technik ans Immergleiche verrät, verrät sie eben auch die Lust an die Moral, die Sinnfreiheit, an den Sinn fürs große Ganze, die Erfüllung an den ewigen Aufschub. Ganz in dem Sinne, es darf nie wirklich dazu kommen, zu diesem sinnfreien Genuss. Und diese Figur, dass Kulturindustrie ein ewiger Aufschub ist oder endlose Reklame, die immer auf ein anderes verweist, das ist, denke ich, auch der Schlüssel, um die Stellung von Sexualität in der Kulturindustrie und damit dann über Umwege auch des Geschlechterverhältnisses anpacken zu können. Insofern Kulturindustrie eben immer Lust in Vorlust verwandelt, immer nur Versprechen gibt, die sie nicht erfüllt und gerade davon lebt, dass es immer weitergehen muss, dass man also immer die nächste Folge gucken muss und das nächste Konzert genießen und was auch immer, verwandelt sie ganz im Gegenteil die Erfahrung von Versagung, die sie ihren Konsumentinnen und Konsumenten ständig aufherrscht, selbst in eine merkwürdige Art von Lust, sui generis. Dem scheint, könnte man zunächst denken, die Omnipräsenz der nackten Haut in kulturindustriellen Produkten auf den ersten Blick zu widersprechen. Aber eben auch nur auf den ersten Blick. Jeder weiß ja, dass man mit Arsch und Titten für alles werben kann. Für Eis, für Autos und für Parfum, für die Bildzeitung, den Actionfilm und das Computerspiel, für Kino, Fernsehen, Internet als den ultimativen Hort von Freiheit und Abenteuer überhaupt. Die Kulturindustrie ist eben ein gigantisches Reklamesystem, in der jedes Produkt nicht nur für sich selbst und für seine nächstliegenden Anschlussprodukte Reklame macht, sondern immer auch das System als Ganzes anpreist. Und in Reklame ist aber immer schon jede Erscheinung, und sei es nun gerade auch die nackte Haut, auf ein anderes bezogen, nie in dem Sinne sich selbst Zweck, darf also nie zu ihrem Recht kommen, sondern muss immer im Dienste stehen. Dieses im Dienste stehen kann man, glaube ich, als einen neuen Trend ganz besonders schön zeigen, wenn es darum geht, dass Schmutz und Schund, also das, was in den 50ern und 60ern gerade die Bildungsbürger an der amerikanischen Kulturindustrie verachtet haben, dass Schmutz und Schund heute geradezu Ausweis von Quality-TV, von eben der genannten gehobenen Unterhaltung geworden sind. Quality-TV-Serien wie Sopranos, Deadwood, The Wire, Game of Thrones, wo Fluchen, Morden und eben auch offensives Ficken als Erkennungszeichen einer Art von unzensierten Realität einfach dazugehört. Das sind ja alles HBO-Serien, die unterliegen nicht den amerikanischen Zensurvorschriften, weil es eben Bezahlsender ist. Deswegen muss das ständig auch gezeigt werden, so eine Art Free-Speech-Bewegung für Fernsehkonsumenten, dass man sich hier wirklich was leistet, dass man der schmutzigen Wirklichkeit ganz nah auf die Pelle rückt, indem es eben die höchste Fuck-per-Minute-Rate gibt. Das ist übrigens Deadwood. Oder in Game of Thrones die schöne oder eben etwas merkwürdige Eigenart der sogenannten Sex-Position. Ich weiß nicht, wer also die Game of Thrones kennt, weiß vielleicht, die eine Figur Littlefinger sitzt immer zwischen seinen zwei Huren und die nackt irgendwie sich rumregeln und erzählt so irgendwie fürs Fernsehpublikum, was gerade seine neuen Intrigen und finsteren Pläne sind und es macht alles überhaupt keinen Sinn, aber das Ganze nähert sich also so ein bisschen dem Avantgarde-Theater der 70er und 80er Jahre an, wo der obligate nackte Busen einen für 2 Stunden Schiller entschädigt oder andersrum 2 Stunden Schiller einen für den unglaublich nervigen obligaten Striptease, der da drin sein musste. Und die Art, also eben wie gerade so Schmutz und Schund hier zu ausweisen einer Art Balzac des 21. Jahrhunderts werden, verweist eben zurück darauf, wie Kulturindustrie immer schon als gehobene Unterhaltung funktioniert. Nicht in dem Sinne natürlich, dass in den 50er Jahren, 60ern, 70ern genauso in diesem Sinne von Reklame fürs unzensierte Freimachen, aber eben schon im Sinne des im Sinne Reklame fürs Ganze, für den Sinnzusammenhang des Bildungsbürgers oder anders Reklame für den moralischen Kitt. Sexualität ist daher eben immer in Fernsehen, Filmen etc. nur so weit durchgelassen worden, wie es sich zugleich gegen ungehemmte, asoziale Sexualität in Stellung bringen ließ. Weswegen gerade die Geschichte der Erotik in Kino und Fernsehen eine Geschichte von Domestizierung und Unterwerfung, von Belohnung der adretten, hübschen, koketten Frau für den tugendhaften Helden oder aber eben als Bestrafung des gefallenen Mädchens, die am Ende eben sieht, was sie von ihrem allzu wilden Sexualleben hat. Weswegen dann die Bürger immer beides kriegen, das nackte Fleisch und die moralische Message, dass nacktes Fleisch einen wirklich nur ins Elend führen kann. Und zwar nicht nur im Kino, wo man aus Horrorfilmen weiß, das Mädchen, was als erstes Sex hatte, stirbt auch als erstes. Das wird, glaube ich, in dem Film Scream auch relativ schön nochmal erklärt für alle. Es ist schon so eine Art Genre-Markierung. Aber eben auch in der Wirklichkeit, wie die Schauspielerin Sibyl Kikiki erfahren musste, die Hauptdarstellerin von Fatih Akins Gegen die Wand, die dann von der Bild-Zeitung geoutet wurde, als früher hat sie Sexfilme gemacht und wurde deswegen dann von ihrer Familie verstoßen und so. Da sieht man, das folgt die Strafe auf dem Fuß. Vielleicht insbesondere interessant, nämlich auch gerade für die Frage, wie funktioniert sozusagen dann der Blick des in der Regel männlichen Zuschauers, sind auch die Filme aus den 40er, späten 40er, frühen 50er Jahren, die so als Film Noir, dem Namen Film Noir bekannt geworden sind, wo es ja diese Figur der Femme Fatale gibt, also die Frau, die verrucht ist, unabhängig ins Detektivbüro kommt und der Detektiv weiß, die bedeutet Ärger, aber er kann nicht anders, als ihr bei ihrem Fall zu helfen und wird aber von ihr eben in eine Welt des von Sünde und Laster reingeschleppt und manchmal kann er sich dann noch, meistens kann er sich eben immer noch rechtzeitig retten und häufig genug eben endet eben die Geschichte der Femme Fatale entweder in einer Domestizierung, also sie unterwirft sich dem coolen Detektiv oder eben in Form von einem tatsächlichen Ausstoßen, einem von ihre Intrigen führen alle ins Nichts und sie bleibt eben auch als soziales Nichts übrig. Und es gibt eine sehr schöne, ausführliche Deutung von Zizek, die ich jetzt nur anreißen will, aber wo er argumentiert, meine ich sehr plausibel zu sagen, dass diese Frauen eben als Symptom einer gestörten patriarchalen Ordnung fungieren, wo also sozusagen die Weitergabe der patriarchalen Ordnung von Vater an Sohn unterbrochen ist, nicht mehr reibungslos funktioniert, weswegen eben dem prototypischen Sohn die Welt nicht mehr offen zu stehen scheint, sondern im Gegenteil eine fremdartige, bösartige, ihm nicht zugängliche. Und dass dieses fremdartige, bösartige, nicht zugängliche dann eben vor allen Dingen durch diese Femme Fatale verkörpert wird. Und es wird entweder alles wieder gut, wenn dann am Ende, sagen, so das patriarchale Sinnsystem wieder funktioniert, oder der Detektiv scheitert dann wirklich an der Welt. Was aber eben auch heißt, und deswegen finde ich diese Figur ein bisschen interessant, dass gerade Darstellungen besonders verruchter, sexuell auch selbstständiger Frauen gar nicht so sehr eine erotische Fantasie sind, sondern offensichtlich wirklich eine Angstfantasie. Die Aufladung des sexuellen Bildes mit Sexualangst wird dementsprechend am weiblichen Körper, der eben in der bürgerlichen Geschlechterordnung fürs Begehren einsteht, es signifiziert, es anzeigt, durchexerziert. Deswegen wird gerne in so feministischen Filmtheorien angenommen, dass wenigstens die Männer auf ihre Kosten kommen, was aber durchaus vielleicht etwas ambivalenter ist. In der Tat sind natürlich die Repräsentationen des Geschlechterverhältnisses im durchschnittlichen, in der durchschnittlichen Kulturindustrieproduktion von einer doch bemerkenswerten Starrheit über die Jahrzehnte. Filme der 30ern können genauso wie Serien der Nuller- und Zehnerjahre immer wieder mit der Frage spielen, verstehe einer die Frauen und dem Problem, dem endlosen, unlösbaren Konflikt, dass sie Romantik will und er seine Boys Night Out. Und die wesentliche Entwicklung scheint zunächst mal nur in dem Grad der Enthüllung des weiblichen Körpers zu liegen, wo in den 30er Jahren halt nur das Bein gezeigt werden konnte und heute der ganze Akt. Wäre das aber sozusagen erstmal alles, ließe sich ja die Sache noch relativ leicht ändern. Einfach ein bisschen mehr nacktes Männerfleisch, bis Gleichberechtigung erreicht ist, und mehr deviante Lüste im Mainstream-Programm. Und gewisse kulturindustrielle Sparten haben da ja auch irgendwie in diesem Sinne volkspädagogisch durchaus vorgearbeitet, also einen Reformauftrag aufgegriffen und erfüllt, haben versucht, so etwas wie Sex in the City zu machen mit vier Frauen, die sich die ganze Zeit irgendwie darum unterhalten, was sie denn eigentlich antörnt. Oder Sendungen mit schwulen und lesbischen Paaren im Vordergrund oder auch ganz wilden Kombinationen wie der Schwule und die Heterosexuelle, die zusammenleben, wie so Will and Grace. Oder sogar auch mit Sheldon aus Big Bang Theory, einen veritablen Asexuellen, was ja eine Figur ist, die für Queer-Bewegte, gerade wie ich irgendwie gelesen habe, immer wichtiger wird. Und trotzdem ist ja, obwohl es also diese ganzen Sendungen, Serien, vor allem im Fernsehen eben gibt, die Spartenfilme im Kino natürlich sowieso schon viel, viel länger, hat man ja nicht das Gefühl, dass es jetzt so richtig nach vorne losgeht in Sachen befreite Sexualität, befreites Geschlechterverhältnis. Kulturindustrie ist eben Frage nicht allein des Inhalts, sondern eben auch der Form. Die Form, die sozusagen einfach von sich aus immer schon zur Stereotypie gravitiert, sodass dann jetzt nicht sagen kann, dass gerade in diesen solchen Sendungen wie Will and Grace oder Sex in the City die Leute sich weniger stereotyp verhalten, bloß weil sie etwas andere Formen haben, ihr Begehren auszudrücken, als das vielleicht in den 60ern noch üblich war. Diese Formfrage hat eben in der feministischen Filmtheorie, also am bekanntesten wahrscheinlich war Laura Mulvey, ihre Ausformulierung eben als Analyse des Blickregimes gefunden, der strukturell männlich geprägten Visual Pleasures, die das Kino und in zweiter Linie eben auch das Fernsehen böte. Die Grundidee eben ist, der männliche Blick ist immer eben schon, oder die Kamera ist immer schon eben mit dem männlichen Blick identifiziert. der den weiblichen Körper einfängt, verdinglicht, zerteilt, auf den Leib rückt, dem Nacktheit eben auch bedeutet, dass ihm nichts entgeht und sich die andere nicht entziehen kann. Und diese Form von auf den Leib rücken, von die Grenzen durchbrechen, ist eben auch das, was Fernsehen, gerade Fernsehen, immer so obszön macht, selbst wenn es da überhaupt nicht um Sexualität geht oder vielleicht sogar gerade, wenn es nicht um Sexualität geht. Die Analyse ist in dem Sinne natürlich auch vollkommen richtig, nur, und das macht fraglich, wie genau diese Visual Pleasures funktionieren, beziehungsweise ob sie wirklich so pleasurable immer sind, gilt das Ganze eben nicht nur vor, sondern auch hinter der Kamera. Auch dem Zuschauer, zwar der Linie der Zuschauerin, wird ja jede Distanz genommen, soll mit allen Sinnen beschlagnahmt werden. Auch ihm oder ihr soll ja das Bild unter die Haut gehen, soll also keinen sozusagen Rückzugsraum haben. Und das steigert sich ja von den Medien von Radio über Kino zum Fernsehen, diese Art von Beschlagnahme gerade auch des Alltags, diese Distanzlosigkeit des Mediums, was ihre eigene Medialität möglichst versucht zu verstecken und. Die Identifikation mit der Apparatur ist also nicht nur die von Allmacht, so wie beschrieben, das Objekt der Kamera einfangen, es Ding festmachen, es feststellen, sondern eben auch eine von Ohnmacht, sich dem Bild ausliefern, mit sich machen lassen, was das Bild will. Ich möchte jetzt vielleicht nochmal an zwei Beispielen versuchen, deutlich zu machen. Ich weiß nicht, ob jemand das wunderbare Buch Men, Women and Chainsaws kennt, von Carol, jetzt habe ich den Namen vergessen, da. Carol Glover, wo sie analysiert, warum oder wie eigentlich ganz genau eins der extrem männerdominiertesten Genres funktioniert. Horrorfilme werden ja mit großer Mehrheit von Männern, gerade Adolescenten Männern geguckt. Und gleichzeitig ist ja aber aufgefallen, dass der relativ häufig einigermaßen starke und aktive Frauen sind. Und dass gerade zum Beispiel Filme, die ganz und gar eine weibliche Protagonistin haben, wie die Rape-Revenge-Filme, wovon sie da einige der krasseren Fälle analysiert, also vergewaltigte Frau rächt sich auf blutige Art an ihren Peinigern, warum die ganz viel von Männern geguckt werden. Und sie hat da eine, finde ich, sehr, sehr schöne Erklärung, wo sie immer eben zeigt, wie das eigentlich funktioniert, dieses sich immer auch mit der weiblichen Position, mit der ohnmächtigen Position zu identifizieren, als so eine Art masochistisches Vergnügen. Und insgesamt ist ja Horrorfilm gucken ein, sozusagen immer der Inbegriff von sich dem Bild ausliefern, sich dem ausgesetzt finden, sich gegen Reaktionen nicht wehren können, die das mit einem macht, das Aufschreien, das Gruseln. Und es wird sozusagen nochmal, könnte man vielleicht formulieren, verdoppelt, auch thematisch, wo es zum Beispiel in einem Film wie Der Exorzist ja darum geht, dass Körpergrenzen überwunden werden. Also es kommt ein Dämon zuerst in ein Mädchen rein. Es werden ja, also so, Dämonen besetzen erstmal immer gerne Frauen und Mädchen, weil die weniger körpergepanzert scheinen oder so als Männer. Aber um das Ganze zu lösen, und jetzt verrate ich es leider für ein paar Leute, die den Film noch nicht gesehen haben, aber der Trick ist natürlich am Ende, dass der Gute selber dafür sorgen muss, dass der Dämon aus dem Mädchen rauskommt und in ihn reinspringt. Das heißt, und das wird auch sehr, sowohl im Buch als auch Film, sehr stark auch mit einer Form von Metaphorik kombiniert, wo es darum geht, sich zu öffnen, sich sozusagen von diesem Dämon penetrieren zu lassen, das heißt, die weibliche Position selber einzunehmen. Und diese Art von eben Genießen von Passivität ist etwas, was der sozusagen prototypisch der männliche Zuschauer im Horrorfilm macht. Und auf eine bestimmte Art und Weise tut er das sogar merkwürdigerweise im Porno. Pornofilm. Und auch da kann ich einen Buchtipp geben, das von Linda Williams, Hardcore. Die beschreibt, sie ist da eben auch rangegangen als Feministin, die sagt, das ist alles einfach ein typisch patriarchales Genre, was sie auch überhaupt nicht in Frage stellen will, aber festgestellt, dass sozusagen die Dinge, die beim Zuschauen passieren, offensichtlich etwas komplizierter sind als einfach nur ein Genießen von Macht, sondern eben auch immer damit zu tun haben, das Geheimnis weiblicher Lust zu inszenieren, dahinter zu kommen, als Rätsel überhaupt erst, als etwas, dem der Mann eben auch ausgeliefert ist, zu konstruieren. Gerade die extreme Objektivierung von Frauen in diesem Film kommt ja nicht ohne das Phantasma zugleich aus, dass die Frau, gerade die Schauspielerin da drin, das absolute Subjekt sei, also das vollkommen genießt, was sie da tut. Wichtiger aber noch, die komische Selbstentfremdung, die ja bei allen Formen von sexuellen Fantasien der Fall ist. Also bei Augustinus gibt es die Vorstellung, im Paradies, nur vor dem Sündenfall, konnten wir über unsere Geschlechtsorgane bestimmen. Das heißt, es gab Erektion, wann man es wollte. Aber das ist mit dem Sündenfall kaputt gegangen und jetzt muss man ja immer so mit den Körper irgendwie überreden, ihm etwas vorspielen, dem anderen in mir also sagen, so lange Bilder produzieren, bis dieser Muskel oder diese Körperfunktion unwillkürlich funktioniert. Und diese Form von Selbstentfremdung nimmt ja nochmal im Porno, was ja sozusagen eine organisierte Form davon ist, sozusagen so eine Art Selbstbehaviorismus wird nochmal dadurch verdoppelt, dass das, was da vorgeführt wird, den männlichen Zuschauer immer darin bestätigt, dass er natürlich längst nicht so potent ist wie die Schauspieler, die da mitspielen, die einfach natürlich viel, viel länger irgendwie alles machen können, dieser fantastische Phallus, den die besitzen, als sein eigener. Das heißt, dieses Kulturindustrie verlangt gerade, wo es wenn es um die Genres geht, die nur so am Katzentisch sitzen, Horror und Porno, verlangt eben von dem Zuschauer immer gleichermaßen, sich mit Allmacht zu identifizieren, wie auch sich seiner eigenen Ohnmacht auszusetzen. Und dieses Hin- und Her-Changieren oder der Einstand von beiden ist, denke ich, ein Schlüssel, den man zwar an so etwas wie Horror und Porno besonders gut zeigen kann, aber der eigentlich für alle Kulturindustrieprodukte mehr oder minder funktioniert. Die Meisterin dieser Art von Unterwerfungsästhetik, also sowohl im Sinne des sich mit Macht identifizieren als auch seine eigene Unterwerfung zu inszenieren. Die Meisterin dieser Art von Unterwerfungsästhetik heißt natürlich Leni Riefenstahl. Ob eben die Olympia-Filme oder die Parteitagsfilme, immer wird die technische Apparatur, der Kamerablick, als eine Art Kuppler inszeniert, die über den Gegensätzen, die sie da verbindet, steht. Sie verbindet Führer und Gefolgschaft. Sie nimmt aber nie selber die Position des Führers ein, sondern sie zeigt dem Führer, wie er durch Nürnberg fährt und wie die Nürnberger Jungfrauen ihm alle die Fenster aufstoßen. Sie zeigt also stark sexualisiert aufgeladene Bilder, aber eben nicht aus der Perspektive des Mannes, dem sie gelten, sondern aus einer erhobenen Vogelperspektive, die natürlich am berühmtesten ist in diesen wirklich ornamentalen Menschenmassen auf dem Parteitaggelände oder eben auch den durch Kameraeinstellung und leichte Slow-Motion fetischisierten zu Statuen gemachten Körpern in den Olympiafilmen. Diese Ornamente, die aus erhobenen, ja geradezu erhabenen Blickwinkel betrachtet werden, sind eben einerseits eine riesengroße Art von Fetischisierung und andererseits eben die vollkommenste Art von Versagung, weil die ganzen Energien, die in diesen Bildern aufgespeichert sind, sich gleichzeitig nirgendwohin entladen können, weil zu den versteinerten, also entweder zu Zeichen geronnenen oder eben zu antiken Statuen versteinerten Leibern, weil zu diesen versteinerten Leibern gar kein Bezug mehr möglich ist, kein Durchdringen, weil sie wirklich nur noch als Zeichen ihrer selbst dastehen. Und diese Art von Unterwerfungsästhetik ist aber eine, die sich als stilbildend für diverse Formen von Blockbustern erwiesen hat. Ohne Nürnberger Parteitagsfilm eben nie die große Rebellenfeier von Star Wars, die exakt die gleiche Einstellung von oben auf Menschenmassen hat, auf viel Gewimmel, was sich zu Bildern verbindet, die man so ein bisschen von oben etwas desinteressiert genießend betrachten kann. Vielleicht bietet diese Perspektive noch einen anderen Zugang zur Frage von Begehren, Affektivität und Kulturindustrie als die Frage der reinen Identifikation nach geschlechtlichen Blickregimes. Es ist ja eben nie so, dass sich der Zuschauer, die Zuschauerin rein mit einer Figur identifiziert im Film. Krakauer hat mal über die kleinen Ladenmädchen geschrieben, die, wenn sie im Kino sind, dann einmal in ihrem Leben auch groß rauskommen. Aber Adorno hat dagegen eingewandt, dass die kleinen Ladenmädchen natürlich sehr genau wissen, dass sie nie groß rauskommen werden und dass es auch nicht darum geht, dass sie es in ihrer Fantasie tun, wenn sie im Kino sind, sondern wenn sie im Kino sind, einmal sich sozusagen sentimental eingestehen dürfen, dass sie es nie so gut haben werden wie die Stars, die sie da sehen. Also nicht kleine Ladenmädchen, sondern Masse und ihr Ich-Ideal. Das sind eben Begriffe aus Freuds Massenpsychologie, die er benutzt, um zu erklären, wie schließen sich eigentlich Menschen zu einer Masse zusammen. Freud sagt eben, das tun sie, indem sie ihr eigenes Ich-Ideal, die Vorstufe zu dem, was dann später bei Freud Über-Ich heißt, auf eine andere Instanz projizieren, auf den Führer dieser Masse. Und gerade weil eben alle gemeinsam diesen einen Referenzpunkt, dieses eine externalisierte Ich-Ideal haben, können sie sich als Masse virtuell, als eben Masse fühlen. Das braucht freilich keinen, und das ist der Clou, weswegen mir das als Schlüssel für Kulturindustrie sehr sinnvoll scheint, das braucht keinen wirklichen leibhaftigen Führer, der da vorne steht und die Masse anbellt oder so. Der Führer, sagt Freud selbst, kann auch etwas rein Virtuelles sein, so virtuell wie die Identifizierung nun mal eben ist, als Projektionsmechanismus. Er kann eine Idee sein oder eben in diesem Sinne auch eine Apparatur, ein kulturindustrieller Verblendungszusammenhang. Und als solches funktioniert eben die Kulturindustrie, die diese Art von Blick bereitstellt, dieser von oben auf die kleinen Menschen und ihre niederen Probleme blickend. Die Kulturindustrie, die alle Potenziale der Gattung vorführt, spektakelhaft aufstellt, gerade weil sie den Menschen, die sie hervorgebracht haben, entfremdet sind. Gerade sie kann eben diese Art von Ich-Ideal hervorführen, das für alle zur Verfügung steht, weswegen eben die Bindungskräfte der Masse vom Fernseher, vom Radio vielleicht sogar größere sind als je beim SA-Aufmarsch oder einer Demonstration. Aus der Perspektive aber dieses großen Ganzen, was da als Ich-Ideal extrujiziert wird. Aus der Perspektive des großen Ganzen, des Erhabenen, sieht das Individuelle einfach immer relativ lächerlich und unbedeutend aus. Und erst recht tut das der Körper und seine immer etwas lächerlich wirkende Art, sich Lust zu verschaffen. Weswegen es eben kein Zufall ist, dass fast jeder Darstellung von Sexualität in Kulturindustrie eine kleine Prise Spott, Lust, Komödie, aber auch ganz deutliche Häme beigemischt ist. Wer mal irgendwann, also in den, als Privatfernsehen neu war, RTL und Sat.1 liefen nachts immer irgendwie so Filme, es jodelt in der Lederhose. Und ich glaube, ich weiß nicht, ob man das heute noch so sehen kann, aber das Erste daran war, dass das zwar immer irgendwie um Ficken ging, aber dass die Gestalten, die da vorgeführt werden, wirklich so komplett abstoßend sind und auch sein sollten. Das heißt, es wurde immer noch irgendwie gesagt, so, also es hatte immer diesen Blick von, also es ist schon irgendwie echt relativ degutant, so Sex. Das Ganze kehrt, denke ich, wieder in den wirklich komplett absurden Filmtiteln, wo man Ranglisten aufmachen kann, wie man sie im Pornoregal einer durchschnittlichen Videothek findet, wo immer so, ich kann mir dem nicht merken, weil so toll sagen wie Edward mit den Penishänden sind und relativ häufig gerade so Kinderbücher umfunktioniert werden in Pornotitel, also ganz viel so Harry Potter und die Kammer des Schleckens und ähnliche Dinge, aber eben immer mit so einer Art von, das ist irgendwie so eigentlich gar nicht für Erwachsene, das ist irgendwie schon lächerlich, das ist irgendwie echt ein bisschen peinlich alles und das ist eigentlich was, womit man sich so aus Perspektive eines richtigen, echten Über-Ichs, was so auf die kleinen Menschen da unten guckt, gar nicht abgeben dürfte. Was die Menschen also, wenn sie sich derart zur kulturindustriellen Masse zusammenschließen, indem sie den Blick der Kulturindustrie auf sich selbst und auf die Menschheit als Ganzes, als ihr Ich-Ideal begreifen, ist gar nicht in erster Linie Lust, sondern, damit komme ich dann zum Schluss, deren Verwaltung, deren Einordnen, ordnungsgemäßes Abführen, die reibungslose Abreaktion überschüssiger Effekte, ohne sich davon stören lassen zu müssen, ohne es aber auch ernst nehmen zu müssen, sondern ganz im Gegenteil, indem eben dieses reibungslose Abreagieren ans Medium selber delegiert wird. Es kann bekanntlich für einen Lachen, Konservendosengelächter und es kann weinen für einen. Es kann erinnern, wo man selbst nicht mehr weiß und es kann einem zuhören und es kann eben auch genießen, damit die, die davon sich überfordert wähnen, es nicht mehr selber tun müssen. So, und jetzt ist erstmal Pause.